Ich habe erfahren, dass ihn hier ein Maler ins Herz geschlossen hat. Er begann ihn zu besuchen. Da kam aber dann diese Geschichte dazwischen. Nun bekam er Angst und wollte sich erhängen, wollte davonlaufen. Was soll man dazu sagen, bei der Ansicht, die das Volk nun einmal von unserer Rechtspflege hat? Manchen erschreckt schon das Wort vors Gericht kommen. Wen soll man da beschuldigen? Wir müssen abwarten, wie die Gerichtsreform wirken wird. Ach, gebe Gott, dass es bald geschieht. Nun ja, im Gefängnis aber erinnerte er sich offenbar wieder des gottesfürchtigen Greises. Auch die Bibel kam wieder zu Ehren. Wissen Sie, Rodion Romanowitsch, was bei manchen von diesen Leuten Leid auf sich nehmen bedeutet? Das bedeutet nicht etwa für jemand anderen zu leiden, sondern einfach nur leiden. Man muss also das Leid auf sich nehmen. Und besonders gilt das, wenn die Obrigkeit im Spiel ist. Noch zu meiner Zeit saß einmal im Gefängnis ein ganzes Jahr lang ein äußerst stiller, ruhiger Arrestant. Er las nächtelang auf dem Ofen liegend die Bibel und geriet vor lauter Lesen dermaßen in ihren Bann, wissen Sie, dass er eines schönen Tages, ohne jede Veranlassung, ohne jeden Grund, einen Ziegelstein packte und ihn nach dem Aufseher warf. Ja, aber wie tat er es? Absichtlich schleuderte er den Stein um eine ganze Elle vorbei, um dem Aufseher nur ja keinen Schaden zuzufügen. Nun, es ist ja bekannt, was mit einem Arrestanten geschieht, der seinen Aufseher mit einer Waffe angreift. Da hatte er also das Leid auf sich genommen. Ich habe nun den Verdacht, dass auch Nikolai um seiner selbst willen dem Leiden nicht ausweichen, sondern es auf sich nehmen oder etwas derartiges tun will. Das weiß ich sicher aus Tatsachen. Er weiß bloß nicht, dass ich es weiß. Halten Sie es nicht für möglich, dass aus solch einem Volk fantastische Menschen hervorgehen können? Ich sage Ihnen, ganz gewiss ist das der Fall. Der gottesfürchtige Greis hat jetzt wieder bei ihm zu wirken begonnen, ist ihm besonders nach dem Selbstmordversuch in Erinnerung gekommen. Aber er wird mir noch alles erzählen. Er wird noch zu mir kommen. Glauben Sie, er wird seine Rolle durchhalten können? Warten Sie nur ab. Er wird seine Aussage noch zurücknehmen. Ich warte stündlich, dass er kommt, um seine Aussage zu widerrufen. Ich habe diesen Nikolai lieb gewonnen und will ihn genau erforschen. Was glauben Sie? Manche Punkte hat er mir recht vernünftig beantwortet, hat sich offenbar die nötigen Kenntnisse verschafft und sich geschickt vorbereitet. Nun, und bei anderen Punkten blamierte er sich mordsmäßig, wusste rein gar nichts, hatte keine Ahnung und weiß selbst nicht mal, dass er keine Ahnung hat.